Sechstes Kapitel: Die Ursachen der deutschen Zwietracht im Spätmittelalter. Das ganze 14. Jahrhundert zeigt uns Deutschland und übrigens auch Italien im Spiegel der Geschichte als das klassische Land der Zwietracht, und zwar der gefährlichsten Art Uneinigkeit, der inneren Zwietracht. Lenken wir den Blick von Frankreich her auf das spätmittelalterliche Deutschland, so sticht der grelle Unterschied hinsichtlich der völkischen Einigkeit besonders schmerzlich in die Augen. Das Eigentümliche dieser inneren Zwietracht des deutschen Volkes in jenem Jahrhundert tut sich kund in der lang anhaltenden Dauer und in der klaffenden Tiefe der Gegensätze. Mit Bitterkeit und Befremden fragt man sich, was ist das für eine Macht, die ein Volk so tief zerspalten kann? Welche gefährliche Macht hat damals diese Zwietracht angefacht und verstanden sie beständig am Brennen zu erhalten? Um konkreter zu sprechen, was steckt als geheimnisvoll wirkender Faktor hinter der befremdenden Tatsache, dass fast jeder deutsche König des 14. Jahrhunderts von Adolf von Nassau an seinen königlichen Nebenbuhler zur Seite erblickte? Das Doppelkönigtum war politischer Gewohnheitszustand geworden. Welcher Spaltpilz schuf solche permanente Gegensätzlichkeit? Natürlich haben unsere Historiker sich genugsam über die wahnwitzige deutsche Zwietracht jenes Jahrhunderts die Köpfe zermartert. Und welche Erklärung bieten sie uns? Es ist folgende: Die auf allen Gebieten in Erscheinung tretende Zerrissenheit des deutschen Volkes habe ihren Grund darin, dass damals das Volk der Deutschen kein straffes staatliches Band zusammengehalten habe. Wohl, meine Herren Historiker, aber bemerkt man denn nicht den versteckten Zirkelschluss, der diesem Gedankengange zugrunde liegt? Selbstverständlich würde ein straffendes Band, das heißt ein machtvolles Königtum, das Feuer der Zwietracht ausgeblasen haben. Aber die große Frage lautet ja eben, warum fehlte damals ein solches starkes einigendes Königtum? Wer verhinderte das einheitliche Königtum und damit das Knüpfen eines starken staatlichen Bandes um das deutsche Volk? In der Tat liegt ein fataler Zirkelschluss vor, wenn man demonstriert, die Zwietracht brach deshalb aus, weil ein starkes Königtum mangelte. Denn nun fragt man sich sofort, was hat ein starkes Königtum verhindert? Antwort: Die geheimnisvolle deutsche Zwietracht. So dreht sich also der Fragende im Kreise herum, bis er endlich einsieht, dass es darauf ankommt, die rätselhafte Ursache von zwei miteinander zusammenhängenden Erscheinungen, der Zwietracht und des Mangels eines starken Königtums, zu erforschen. Hat der Teufel die Zwietracht ins deutsche Volk des 14. Jahrhunderts gesät? Wer geneigt ist, an magische Einflüsse zu glauben, wer also seinen Verstand nicht gern anstrengt, könnte wahrhaftig so argumentieren. Die Sachlage erklärt sich aber ganz natürlich, ganz menschlich. Wie nämlich? Immer sind es die in den Ideen aufgespeicherten geistigen Kraftspannungen, welche die Menschheit im Innersten aufwühlen und ihr Denken und Wollen bestimmen. Dem geistigen Wirbelstrom einer großen Idee vermag sich kaum ein Mensch ganz zu entziehen. Er wird gezwungen, Stellung zu nehmen, sei es im bejahenden oder verneinenden Sinne. Wie aber war die ideelle Situation im deutschen Volke zu Beginn des 14. Jahrhunderts? Der Leser weiß auf diese Frage ohne Zögern zu antworten, denn unsere Untersuchungen in den früheren Kapiteln haben uns in den Stand gesetzt, gleichsam mitten in das ideelle Räderwerk jener Epoche zu blicken. Als geistigen Kraftmittelpunkt gewahren wir das religiöse Phänomen. Wir erinnern uns der großen revolutionären Wandlungen, die in der religiösen Sphäre vor sich gegangen waren und noch weiter im Anbruch des 14. Jahrhunderts vor sich gingen. Die Idee der Dogmatisierung des Christentums bedeutete den Gipfelpunkt der religiösen Revolution und strahlte über den Beginn des 14. Jahrhunderts ihre Spannungen aus. Als Urheber und Vertreter der Idee war im Gefolge der Dogmatisierung ein besonderer Stand aus der bisher uniformen Masse der Christgläubigen herausgetreten, die Priesterschaft. Indem wir dieses Wort aussprechen, haben wir nun gleichzeitig die gesuchte Ursache der deutschen Zwietracht gefunden und gekennzeichnet. Das Priestertum hat den Samen der Gegensätzlichkeit in das deutsche Volk gesenkt. Wie konnte das möglich sein? Deshalb, weil im Wesen des Priestertums der Zwang zur religiösen Totalität, zur Alleinherrschaft im Reiche der Seelen und damit verbunden der Zwang zur Intoleranz beschlossen liegt. Der Priester ist ein Diener des Dogmas, aber ein Tyrann der Seele. Sein göttlicher Auftrag liegt ja darin, das Dogma allüberall zur Geltung zu bringen, sein Dogma über alle Seelen zur Herrschaft zu bringen. Der Priester will nicht Zwietracht sehen. Was er will, ist, das Dogma siegreich durchzusetzen. Aber diese gewaltsame Durchsetzung erzeugt naturnotwendig als Folgeerscheinung die Zwietracht. Der Priester mag solche Begleiterscheinung beabsichtigen oder nicht. Als man daher im Spätmittelalter daran ging, das Christentum dogmatisch zu organisieren, Regionalkirchen zu gründen, da schieden sich die Geister. Sie schieden sich umso mehr, je mehr Partikularkirchen für ihre Dogmen um die Seelen warben. Die größte Scheidewand aber erhob sich jetzt zwischen dem Dogmenchristentum auf der einen und dem dogmenfreien Christentum und gottgläubigen Heidentum auf der anderen Seite. Das Dogma mit seiner grundsätzlichen Intoleranz wirkte im deutschen Volke des 14. Jahrhunderts wie ein gefährlicher Brandherd, der immer neue Flammen der Zwietracht erzeugte. Artgemäße Gottgläubigkeit ist wesenhaft tolerant, denn es kennt nicht irgendeinen formulierten und organisierten Glauben und zwingt nicht dazu. Und auch ein wirklich dogmenfreies Christentum, das heißt ein Christentum ohne Dogma, ohne Priestertum, ohne Kirche, konnte tolerant sein, da es ja nicht in seinem Wesen liegt, dogmatische Lehrsätze durchzusetzen. Als man aber den Gottgläubigen und den freien Christen unter einem Dogmenglauben beugen, ihm eine organisierte Religion und die Kirche mit ihrer geistlichen Beamtenschaft aufzwingen wollte, da wäre ein Beharren in seiner toleranten Stellung ein Verrat an seiner Seele gewesen. Da musste er sich zur Wehr setzen und gegebenenfalls die Verteidigung mit dem Angriff vertauschen.